F. Übung 3. Ein neues Konto. 3a. Carla beginnt ihr Studium in Erlangen und möchte dort ein Konto eröffnen. Sie hat das noch nie gemacht und hat einige Fragen an den Bankangestellten Herrn Weins. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Guten Morgen. Guten Morgen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Soll es ein Sparkonto sein, ein Girokonto, ein Festgeldkonto, ein Tagesgeldkonto? Wie bitte? Wofür brauchen Sie es denn? Ich fange jetzt im Wintersemester mein Studium an und meine Eltern wollen mir jeden Monat das Geld für die Miete und die Lebenshaltungskosten überweisen. Aha, ein Studentenkonto also. Keine Kontoführungsgebühren während der gesamten Studienzeit, kostenlose Geldkarten, gebührenfreier Bargeldzugang. Entschuldigen Sie bitte, Herr Weins, das müssten Sie mir bitte alles etwas ausführlicher und langsam erklären. Das ist nämlich mein erstes Konto. Ich hatte noch nie eins. Mhm. Also, was für ein Konto brauche ich? Ein Girokonto. Und wie viel kostet das? Wie ich schon erwähnte, ist es kostenlos für Studenten. Oh, das ist ja gut. Ja, und nicht nur das. Sie haben in jedem Fall eine EC-Karte, wenn Sie möchten, auch eine Maestro- oder eine Visa-Karte, und das kostet Sie auch nichts. Kosten die Karten normalerweise etwas? Aber selbstverständlich. Und Sie haben gebührenfreien Bargeldzugang. Bitte? Wenn Sie vom Bankautomaten Geld holen möchten, also eine Summe von Ihrem Konto abheben wollen, kostet Sie das bei unserer Bank nichts. Wenn Sie zu einem Geldautomaten bei einer anderen Bank gehen, müssen Sie ein paar Euro Gebühren bezahlen. Ah ja. Wie hoch sind denn Ihre monatlichen Einnahmen? Sie meinen, wie viel Geld mir meine Eltern überweisen? Ja. Das sind, warten Sie mal, genau sind das im Monat 850 Euro. Könnten Sie darüber einen schriftlichen Beleg beibringen? Also, meine Eltern sollen Ihnen schreiben und das bestätigen? Ja. Ach so, gut, ich sage es Ihnen. Es kann übrigens noch etwas dazukommen. Vielleicht bekomme ich hier in einem Café einen Job fürs Wochenende. Dann verdiene ich noch ein bisschen dazu. Ich denke, Ihnen wird bei der vorliegenden Bonität ein Dispo-Kredit von 500 Euro im Monat gewährt. Bei einem aktuellen Zinssatz von 11,5%. Könnten Sie mir das bitte noch einmal erklären? Wenn Sie Ihr Konto überziehen müssen. Also wenn ich mehr ausgebe, als ich auf dem Konto habe? Richtig. Sie dürfen Ihr Konto bis zu einem Minus von 500 Euro überziehen. Das kostet Sie aber 11,5% Zinsen. Na, ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Was brauchen Sie jetzt noch von mir? Eigentlich nur Ihren Personalausweis und diese Formulare hier müssten Sie ausfüllen. Möchten Sie Zugang zum Online-Banking? Wie funktioniert das denn? Sie loggen sich an Ihrem PC ein, können den Kontostand einsehen und Überweisungen tätigen. Ach, das ist ja toll. Dann kann ich am Computer nachschauen, wie viel ich auf meinem Konto habe. Und kann auch gleich Rechnungen bezahlen? Ja, wir können Ihnen auch gleich einen Dauerauftrag mit der Überweisung der Miete einrichten. Damit das automatisch zum Monatsanfang an den Vermieter geht. Oh ja, das wäre gut. Gut. Hier wäre dann noch eine Unterschrift nötig.